Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Ach Leute, man hat das Gefühl, dass die ganzen Informationen irgendwie gerade hinter dicken Nebelschleiern verschwinden. Seltsam, wo draußen die Sonne scheint und es wärmer wird. Bei den Tieren in Wald und Flur ist Frühling angesagt. Das kann ich von meinem Schreibtisch nicht nur beobachten, sondern auch hören. All das zu betrachten und in mich aufzunehmen, scheint mir in manchen Momenten wichtiger, als mich mit der Menschenwelt auseinanderzusetzen. Ja, ich feiere innerlich mit dem ganzen Getier vor meinem Fenster den Frühling. Doch in der Politik will die richtige Frühlingsstimmung einfach nicht aufkommen. Unverständlich, da sich doch rechtzeitig zum Frühlingsbeginn das Grün in der politischen Landschaft kräftig durchsetzte. Doch in der politischen Landschaft ist die strahlende Endzeitstimmung gerade auf einem großen Feldzug. Nicht nur hier bei uns im Ländle. Überall versuchen betriebsblinde Politiker und Diktaturen an ihrer Macht festzuhalten. Der Kanzlerin geht es da mit ihrer Hofdame Guidolein nicht viel besser als Gaddafi. Sie befinden sich alle in dem Irrglauben, dass sie ihr Land noch regieren. Gaddafi sagt sich, okay, wenn ich es schon nicht mehr regieren kann, dann mache ich hier alles kaputt. Dann kann es auch keiner mehr nach mir tun. So etwas hatte auch schon mal ein Österreicher vor vielen Jahren erfolglos in Deutschland probiert. Deshalb haben wir in Deutschland auch aus der Geschichte gelernt und jetzt ganz andere Mittel und Methoden dafür. Alles im Allen nicht so konsequent und spektakulär, aber ebenso wirksam. Die FDP arbeitet ja derzeit mit Hochdruck an ihrer Abschaffung. Aber Guido will Außenminister bleiben, egal ob mit oder ohne FDP. Im vergangenen Jahr schaffte er es immerhin noch auf Platz 101 auf der Fokusliste im Politiker-Ranking. Stefan Mappus folgte ihm auf Platz 102. Ich frage mich, wo die wohl jetzt so im Ranking stehen? Die FDP im Vorjahr geschlossen im hintersten Feld. Nur vor ihnen Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, immerhin auf Platz 98. Sollte uns das nicht zu denken geben? Nein, Leute, auf keinen Fall. Die sind dort, wo sie hingehören, im Strafraum. Unsere Kanzlerin war immerhin im vergangenen Jahr noch auf Platz 91 und ließ schon damals immerhin die gesamte FDP hinter sich. Christian Wulff, unser Bundespräsident, lag einen Platz vor der Kanzlerin. Ein Achtungserfolg. Glückwunsch. Doch ich muss dem Fokus bei allem Dank für diese Umfrage mitteilen, dass ich die Option vermisst habe, bitte nicht wieder wählen, die sind schon zu lange dabei. Der beliebteste Politiker ist und bleibt Helmut Schmidt. Er ist irgendwie der Bundespräsident der Herzen, ausgewählt von den Menschen in unserem Lande, auch ohne Wahl. Aber zurück zur aktuellen Lage in der Welt. Blickt man weiter auf Fukushima, scheint man sich nach den Wochen der Fassungslosigkeit nicht etwa mit den Realitäten zu befassen, sondern sie zu verdrängen, sie zu ignorieren. Die Tage, an denen überall, wo ein KKW stand, Japan war, scheinen vorüber, auch wenn in Japan die Situation immer mehr außer Kontrolle gerät. RWE will nun gegen die Verfügung der Regierung klagen, weil unsere Regierung die veralteten Kraftwerke ohne gesetzliche Grundlage abschalten ließ und das Kernkraftwerk wieder hochfahren. Ich wünsche mir nur, dass die CDU, CSU und die FDP die Folgekosten ihres Handelns aus ihren Partei- und Privatkassen bezahlen. Aber wahrscheinlich springt der Steuerzahler, also Sie und ich, wieder in die Bresche. Die armen Politiker sind ja auch nur Menschen.